Seitdem die Bücher da sind, machen wir auch häufig Lesungen. In Deutschland, in Korea ist es sehr schwierig hinzugehen, aber im November gehen ein paar Mitfrauen nach Korea und werden sie auch dort die Lesungen machen. Und bei der Lesung habe ich auch unter anderem IWS-Frauen kennengelernt. Die Zusammenarbeit mit anderen Frauengruppen möchte ich auch ansprechen, habe ich vorhin gesprochen, diese Solidaritätsgruppe, die waren bei der Aktion, konnten wir immer aktivieren, aber sonst war keine feste, vernetzte Zusammenarbeit. Außer, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren hatten wir Frauengruppe, die aus südlichen Hemisphäre kommen, haben wir Südströmung organisiert. Damals gab es noch zum Glück Frauenanstiftung, grün-nahe Stiftung gewesen. Sie haben eine Abteilung Internationalismus gehabt. Dort habe ich auch dann zum ersten Mal verschiedene Migrantinnengruppen erstmal namentlich auch gehört und kennengelernt. Das heißt, wie überwiegend waren wir unter uns geblieben. Und ich bin froh, dass jetzt endlich in Deutschland ein Dachverband der Migrantinnenorganisation gegründet worden ist, Tamigra. Haben Sie schon gehört? Ja, das ist 2014 entstanden. Und als erstes Mal dieser Migrantenkongress war, da habe ich dann für koreanische Frauengruppe teilgenommen. Ich war dort sehr begeistert, also wir waren begeistert, dieses breite Spektrum von Migrantinnen und ihrer Organisation zu sehen. Und dort habe ich auch die Kraft von Migrantinnen gespürt, gehört, gesehen, wie ich gestern und heute hier gespürt habe. Es herrschte helle Begeisterung, als die Gründung einer Migrantinnen-Dachorganisation so zum Greifen nah war. Und 2014 das gegründet, und ich finde, das ist ein historisches Ereignis, 60-jährige Arbeitsmigration, 40 Jahre Gründung, koreanische Frauengruppe, ein Dachverband da ist, und dass wir nicht einzeln agieren, sondern dass wir vernetzt arbeiten können. Und vorhin haben wir auch mit Vernetzung gesprochen. Ich denke, mit Tamigra ist es auch ein Ort, erstmal ein Haus gebaut, das ist ja jetzt 3 Jahre, wir sind im Aufbau weiterhin, und schon zum Teil Aufbau ist in den 3 Jahren sehr viel Arbeit geleistet, dass es dann wirklich bundesweite Interessen der Migrantinnen gebündelt und Interessen vertreten und auch in Öffentlichkeit auch Stimmen geben. Und Tamigra hat auch dann Mutprojekt, und die Mutprojekt arbeitet die Migrantinnen als Brückenbauerinnen und Mutmacherinnen. Das sind so viele Erfahrungen von Migrantinnen, die schon lange hier eingewandert sind und die hier Erfahrung haben, dass sie diese Erfahrung dann bei der Flüchtlings weitergeben. Und da ist dann Mutprojekt sind dann 10 Standorte in Deutschland und wird dann Veranstaltungen machen. So alle Belange, was wir gestern und heute gesprochen haben. Ja. Danke, Koknam, für deine Präsentation. Öncelikle tüm kadınlar, tüm coğrafyalardan gelen, farklı dilden, farklı kültürden. Frauen aus allen verschiedenen Regionen. Ich spreche Türkisch. Meine Muttersprache ist Kurdisch, aber dadurch, dass wir assimiliert sind, kann ich mich ja besser auf Türkisch ausdrücken. Nur, ich begrüße euch. Insbesondere alle Frauen, die diese Konferenz organisiert haben. Ich möchte mich bei euch bedanken. Wirklich. Heute wurde ich spontan eingesetzt, aber ich habe sehr viel von euren Erfahrungen gelernt, von euren Geschichten gelernt. Die alten Generationen und die kommenden Generationen haben sich hier vernetzt und ja, das kann ich über mich sagen. Ich bin eine Exilantin. Ich würde mich jetzt Migrantin bezeichnen. Ich bin gezwungenermaßen hier seit 17 Jahren. Ob ich es will oder nicht, ich lebe in Deutschland, in Berlin. Ich habe Probleme aufgrund meiner Fluchterfahrung. Ich habe Probleme aufgrund meiner Erfahrung als Arbeiterin, als Migrantin. Aber wir reden seit 2 Tagen. Wir hören unsere Geschichten, wir hören uns. Wir hören darüber, ich finde, dass das, was unsere Identitäten so vielfältig macht und unsere Geschichten so unterschiedlich macht, ist das System. Wir sollten nicht damit anfangen, woher wir ankommen, sondern wir sollten darüber reden, wie wir praktisch weiter kämpfen können, praktisch weitermachen können. Was machen wir nach heute? Ich möchte euch fragen, was ist für euch Selbstorganisierung? Wir reden seit 2 Tagen über Selbstorganisierung. Was für Bedeutung trägt dieses Wort Selbstorganisierung für uns? Gibt es irgendwen, die jetzt sofort darauf antworten mag? Ich möchte gerne mein Mikrofon an diese Person geben, die eine Antwort auf die Frage zur Selbstorganisierung hat. Ja, meine lieben Mitstreiterinnen, liebe Frauen, unsere Schmerzen sind dieselben. Unsere Sorgen sind dieselben. Wir haben Probleme, weil wir Frauen sind. Aber heute in Berlin oder die Frauen, die jetzt aus allen verschiedenen Städten kommen, wir haben viel miteinander geteilt. Der internationale Kampf kommt dadurch zustande, dass wir zusammenkommen und auch die Probleme unserer Länder thematisieren und aber mit der Frage auch thematisieren, wie können wir die Frauenbewegung stärken. Selbstorganisierung ist für mich, sich selbst auszudrücken, sich zu solidarisieren, sich gegen Probleme zu setzen. Es ist eine politische Arbeit. Ich finde, dass auch schon 3 Personen sich selbst organisieren. In dem Moment, wenn sie ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Auffassungen mitteilen. So viel wir diskutieren, müssen wir auch annehmen, dass wir 2 verschiedene Klassen sind. Es gibt 2 verschiedene Klassen hier. Es gibt unterdrückende Klassen, es gibt unterdrückte Klassen. Solange es diese 2 Klassen gibt, müssen wir gerade als Frauen unsere Rechte erkämpfen und für unsere Rechte uns einsetzen. ArbeiterInnen-Probleme sind die hier dargestellt wurden, sind sehr richtig. Das sind sehr gute Schlüsse, die gezogen wurden. Was war früher, was ist heute? Die internationale Frauensolidarität ist nicht einfach nur eine Solidarität. Wir erleben diese Probleme selbst. In allen Teilen der Erde, in allen Geografien sind unsere Schmerzen vielleicht unterschiedlich, aber wir sollten nicht nur solidarisieren, wir sollten ihre Stimme sein. Wir sind in einem männlich dominanten System, wir müssen uns dagegen organisieren. Wir müssen nicht viel Politik dazu reden. Viele Panelistinnen haben das auf ihren verschiedenen Art und Weisen schon kommuniziert. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen aufgreifen, nur als Titel. Was brauchen wir alles? Wie können wir besser zusammenkommen? Wie können wir uns besser organisieren, damit wir wie Menschen leben können, damit unsere Kinder eine Zukunft haben, damit wir als Frauen zusammenhalten? Was können wir dazu machen? Die Konferenzen sind schön, sind sehr intensiv, aber die Bedarfe brauchen aber eine Organisierung. Es braucht bestimmte Arbeitsweisen. Wir müssen uns besser kennenlernen, wir müssen uns berühren können, wir müssen uns fühlen können. Dazu brauchen wir eine bessere Organisierung. Seit 17 Jahren organisiere ich mich in und um Berlin. Seit 8 Jahren dauerte mein Asylverfahren. Aber dadurch, dass ich Gesundheitsprobleme habe. Das hat auch was mit den, mein Gesundheitszustand auch was damit zu tun, dass die Bürokratie sehr langsam funktioniert hat und deswegen ich zu spät auch behandelt wurde zum Beispiel. Und das hat, daran habe ich meine Gesundheit verloren. Eine Panelistin hat gesagt, und auch gerade hat das Cognam Choruwe gesagt, wenn Sie die Sprache nicht wissen, können Sie sich nicht erklären. Ich bin eine polnische Frau und ich konnte mich aber trotzdem nicht erklären. Das macht sehr viel mit der Psyche. Das macht auch viel im Alltag. So sehr sie sich bemühen, vergeht die Zeit und dieser Zeitverlust hat seine Effekte. Ob Sie als Arbeiterin hierher kommen oder als geflüchtete Frau. Es gibt Frauen, die nur über ihre Ehemänner Aufenthalt kriegen. Es wird nur über den Mann Aufenthalt gegeben. Aufenthalt ist doch ein Menschenrecht. Das hat doch nichts mit dem Ehemann zu tun. Wir sollten uns dagegen stellen. Und es gibt so viele Frauen, die eigentlich dadurch betroffen oder vulnerabel werden, weil ihr Aufenthalt von ihrem Mann abhängt. Ich könnte noch so viel sagen, aber wir haben so eine begrenzte Zeit. Ja. Aber das Wichtigste für uns als sozialistische Fraueneinheit, wir brauchen internationale Organisierung, nicht nur in unseren Ländern, sondern auch hier als Migrantinnen. Ja, das sind natürlich meine Wünsche, aber seit 2 Tagen sehe ich hunderte Frauen, die mit dem Gedanken auch irgendwo hierher gekommen sind. Ich konnte nicht mit allen mich austauschen, aber wir haben uns alle doch berührt. Ja, das Berühren heißt auch, sich zu verstehen, dass die Trauer zu verstehen, die Probleme zu verstehen, die Gefühle, die aus dem Zustand heraus, dass wir Frauen sind, zu verstehen. Aber was machen wir, wenn wir heute aus dem Salon rausgehen? Was machen wir morgen? Ich habe sehr viel auch Neues gelernt und ich habe mich wirklich weitergebildet, auch in diesen 2 Tagen. Ich bin zwar spontan ins Eingesprungen, aber als die Frauen mich darum gebeten haben, habe ich mir gedacht, das ist auch eine Art von Frauensolidarisierung, weil ich glaube, dass ich mich in diesem Raum hier auch selbst mitteilen kann. Ich kenne den International Women's Space seit 2 Jahren. Wir organisieren die Demonstration am 8. März und am 25. November zusammen, seit 2 Jahren. Also als wir zusammenkamen, hatten wir entschieden, diese Demonstrationen, die an den Tagen, die besonders für Frauen sind, ohne Cis-Männer auszuführen. Natürlich gibt es auch revolutionäre Cis-Männer, aber natürlich sind auch diese revolutionären Cis-Männer unser Problem. Also ich bin eine sozialistische Frau, aber ich möchte nicht, dass ein Mann meine Rechte einfordert. Das kann ich schon selbst. Und das können wir, indem wir zusammen kämpfen und uns Möglichkeiten geben, um unsere Rechte zu erkämpfen. Es wurden auf dieser Konferenz die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Migrantinnen berührt. Die meisten Menschen, die aus dem Osten kommen, denken immer, dass das Leben in Europa so einfach ist. Aber dann merken wir, wenn wir ankommen, dass es einfach gar nicht so ist und dass wir feststellen, dass wir unseren Ursprung, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft als Ganzheitliches bewahren müssen. Und somit werden wir assimiliert und verlieren unsere Identität. Vielleicht trennen uns die Grenzen, aber wenn das Thema Leben und Frauen ist, dann ist das viel wichtiger als diese Grenzen. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Was wir in Zukunft machen können. Letztes Jahr am 8. März haben wir auch das gefordert. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Gibt es das in Deutschland, liebe Freundinnen? Wir haben so ein bisschen geguckt, wie es so bei den sogenannten demokratischen Staaten ausschaut mit diesem Thema. Wie wird die Arbeit der Menschen gewertschätzt? Wenn man die Statistiken anschaut, ist das immer noch so, dass die Frauen immer nur die 2. Platte spielen und ausgebeutet werden. Und wir sagen natürlich als Frauen, die in Europa leben, was ja vermeintlich demokratisch ist, dass wir am 8. März ja ganz klar fordern sollten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dass auch die Frauenhäuser viel besser ausgestattet werden sollten in Deutschland. Das sollten wir fordern. Das sind unsere Grundrechte, die müssen uns gegeben werden. Das sind eigentlich Rechte, von denen wir entledigt wurden. Und das sind Rechte, die uns genommen wurden. Und das Deutschland, was sich ja so als demokratisch darstellt, ist eigentlich sehr unprogressiv, rückschrittlich, was eben die Gleichstellung von Frauen bedeutet. So auch das Asylrecht, so auch das Recht auf Asyl, was eigentlich ein Grundrecht ist. Also wir sind nicht irgendwie einfach so hier gelandet, sondern bestimmt aus gewissen Zwängen heraus sind wir hier gelandet. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. In verschiedenen europäischen Staaten gibt es natürlich viel Flucht, aber auch Rassismus. Also seit 2 Jahren gab es in Köln die berühmt-berüchtigte Silvesternacht. Und systematisch haben die Medien die Migranten natürlich, es war ein sehr rassifizierter Diskurs. Diese Migranten sind seit 45 Jahren hier in Deutschland und sie arbeiten hier. Natürlich gibt es unterschiedliche Menschen und oder Individuen, aber man kann doch nicht pauschal einen Verdacht, eine Gruppe verdächtigen. Es wird ein Bild dargestellt, als würden nur die Männer, die aus anderen Ländern kommen, häusliche Gewalt oder Gewalt an Frauen ausüben. Ich glaube, dass diese Art von Diskursen und Projektionen weitergehen werden in Deutschland und sich auch auf andere Themen weiter ausbreiten werden. Wir müssen in solchen Momenten eingreifen. Die Frauen in den Lagern zum Beispiel, waren wir in der Turmstraße in einem geflüchteten Unterkunft. Da wurde ein Kind vergewaltigt. Ich wollte deswegen, dass unser Demozug daran vorbeigeht. Nicht nur für die Migrantenkinder. Es gibt so viele Aspekte, was den Missbrauch an Kindern anbelangt. Aber genau, bei solchen Ereignissen sollten wir unmittelbar reagieren. Und deswegen haben wir die Demo dort starten lassen. Vielleicht war ich jetzt sehr detailliert. Aber ich versuche einfach nur gerade meine Beobachtungen zu teilen. Rojava, Kobane, Frauen, die Befreiungskämpfe der Frauen machen da ihre Kämpfe. Natürlich hat das aber auch was mit den internationalen Solidarisierungen zu tun. Die internationalen Frauen machen einen gemeinsamen Befreiungskampf für die Frauen. Frauen, die ihre Kinder hinter sich lassen und dorthin gehen. Nur um diese konservative, unterdrückerische Diktatur, diese Gewalt zu thematisieren und in diesen Kämpfen Räume der Emanzipation, Geografien der Emanzipation zu erkämpfen. Wenn im Iran eine Frau verbrannt wird, leide ich sehr. Ich bin also eine internationale Frau. Wenn irgendwo eine Frau aufgrund ihrer Tatsache, dass sie eine Frau ist, Probleme hat, schmerzt mich das auch. Ich möchte noch ein letztes Beispiel geben. In Leipzig, das habt ihr auch von den Medien bestimmt mitgekriegt, eine Frau wurde beim Sport angegriffen und vergewaltigt und wurde brutal niedergeschlagen und ins Krankenhaus gebracht. Und diese Frau wurde gefunden und die Polizei hat Folgendes gesagt, das fand ich sehr irritierend. Die Polizei sagte, wir bitten die Frauen darum, in den Abendstunden nicht mehr rauszugehen Und das kann doch nicht sein, dass das Fazit der Polizei ist, dass Frauen allein keinen Sport mehr machen sollen. Also das zeigt, in was für einem Zustand wir leben müssen. Wir leben in Deutschland, wir leben in Berlin. Also es gibt so viele Beispiele. Ich bin zwar nicht sehr gut vorbereitet jetzt auf meine Ansprache, aber autonom zu sein in Spanien, in Rojava, in der Türkei, autonom zu sein, ist wichtig. Überall. Ja, ich hoffe, dass wir uns weiterhin mitteilen. Ich hoffe, dass unsere Erfahrungen für uns einen Weg machen werden, uns einen Weg ebnen werden, unseren kollektiven Erfahrungen. Und ich begrüße euch mit Liebe und Solidarität. Dankeschön.